Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute haben wir ein Thema, die Kurzgeschichtenbände des Mangas, und dazu haben wir eingeladen Flora. Hallo Flora. Hallo. Ja, und wir sitzen hier dank Schulschließung zu zweit, nämlich Meso und Rusty. Hallo. Hallo. Ja. Wir wollten auch kurz nochmal zur aktuellen Situation mit zu Hause bleiben und so ein paar Worte sagen, weil das hat auch Fandom-Relevanz. Du hast ein sehr schönes Ding gepostet dazu, Flora. Ja, also das war, ich sehe gerade jetzt während der Quarantänezeit sehr, sehr viele Posts darüber, dieses, ihr habt doch jetzt Zeit, also schreibt doch oder malt doch, oder die so ein bisschen einfach auf Fandom-Creator abgesehen hat, die jetzt ja so ein bisschen quasi dieses Outcalling. Ja, und es hat mich einfach sehr gestört, weil im Endeffekt ist es ja auch, der originale Post, den ich gefunden hatte, war halt dieses, ihr habt doch jetzt alle Zeit und wir haben jetzt alle Zeit, dass wir das lesen können, also macht doch mal. Und darunter war dann ein Meme von der Katze, die unter der Duschbrause, und dann stand halt Content Creators with Depression. Und ich habe das Ganze dann weitergeführt mit ganz, ganz vielen, weil es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum in dieser Situation man vielleicht nicht den Kopf. Sei es eben, die Kinder sind zu Hause, sei es eben, du hast Ängste, die eben jetzt ganz doll getriggert werden durch die Situation, was völlig normal ist, und dass du eben, dass man eben auch ganz andere Sachen hat. Zum Beispiel, dass du nicht gut darin bist, weil du noch nie Homeoffice gemacht hast, deinen Tag zu strukturieren, deine Gedanken überall schreifen, weil es einfach gerade eine krasse Situation ist. Und es gibt 1500 Gründe, warum dieses, was wir gerade erleben, was eigentlich kulturelles Trauma ist, ganz definitiv ähnlich mit dem, noch viel schlimmer als das, was wir zu 9/11 erlebt haben. Und dass also die Grundhaltung, dass nur weil man zu Hause sitzt oder nur weil du zu Hause sitzt und deine Däumchen drehst, dass für alle anderen auch so ist. Nicht alle langweilen sich gerade. Für viele ist das eine ganz schwierige Zeit. Und das stimmt auch nicht nur diesmal und heute und in dieser Zeit, sondern das stimmt auch eigentlich jedes Mal. Du kannst nicht in die Köpfe der Leute reden, und nur weil jemand auf dem Papier Zeit hat, ja, heißt das nicht, dass er die mentalen Kapazitäten hat, um das zu machen, genau. Ganz davon abgesehen, dass es natürlich auch Leute gibt, die jetzt ganz betroffen sind, die ganzen Leute, die in Supermärkten arbeiten, die ganzen Leute, die in Pflegeberufen arbeiten, die ganzen Leute, die in eben all diesen essentiellen Berufen, die wir vor ein paar Wochen noch nicht wertschätzen konnten, plötzlich sehen, wie wichtig sie sind, die sich gerade den Arsch aufreißen, wie sie das noch nie vorher getan haben. Und da gibt es auch definitiv im Fandom relativ viele Leute. Sogar in den kleinen, in der kleinen Ecke, in der ich mich so aufhalte, sind drei Leute, von denen ich ganz besonders weiß, die gerade sich den Arsch aufreißen. Eine davon, weil die eben auf einem Friedhof arbeitet. Und das sind einfach Welten, die gerade sehr auseinanderklaffen. Und generell ist das eine Zeit, wo wir ein bisschen aufeinander achten sollten. Und ja, die Leute, die die Kapazität haben oder die das vielleicht sogar ablenken, für die das irgendwie so ein bisschen therapeutisch ist, sich mit Fandom-Content auseinanderzusetzen und den eben zu kreieren, ist das wunderschön, ist das super. Aber das zu verlangen, nur weil man glaubt, jeder hat jetzt genauso viel Zeit wie man selber. Meine Erfahrung ist ziemlich positiv insofern, dass die Leute tatsächlich, die viel lesen, auch viel kommentieren jetzt. Ja, das merke ich auch. Das ist auch sehr motivierend, ja. Das ist auch hochgegangen, das finde ich. Okay, unser Thema heute sind die Kurzgeschichten im Manga, die zwei Bände mit den Kurzgeschichten. Wir werden heute nicht alle, oder in dieser Aufnahme, zumindest nicht in dieser Aufnahme, wir werden heute nicht alle durchnehmen, und Flora hat sich ein paar gewünscht. Ja. Die machen wir jetzt auch. Die machen wir als Erste. Aber sie sind alle so, so schön. Ja. Ja. Ich finde die wirklich toll. Also ganz generell finde ich die toll, weil wir natürlich im Manga eigentlich nie Zeit hatten, also im laufenden Manga, um tatsächlich auf die Charaktere wirklich mal einzugehen. Punkt Nummer eins. Sondern das ist ja normalerweise immer sehr, sehr, der Manga ist schnell. Der Manga ist verdammt schnell. Da ist verdammt viel Plot drin, verdammt viel Geschichte und gar nicht so viel Charakterentwicklung. Und das ist natürlich da, wo der Anime eben reinkommt und auch alle anderen Formen von Canon, die einfach mit den Charakteren sehr viel arbeiten. Und das ist irgendwie, gerade diese Kurzgeschichten sind für mich so ein bisschen eine Insel an Charakterfokus, ja, die wir sonst im Mangas so nicht haben. Und in mehreren Varianten finde ich das total toll. Das finde ich einmal eben für den Fokus auf die Charaktere, aber auch, weil für Geschichten selber, da die ja auch, da hatten wir schon mal in einer anderen Folge drüber geredet, in den Kurzgeschichten, die meisten sind Genius Loki, heißen ja, die. Genius Loki ist ja eine Form von Geist und Spirit. Ja. So ein bisschen aus dem Shinto kommt das, aus dieser Kami-Kultur, sagt sie. Und die müssen ja nicht unbedingt böse sein, die können eben, die können böse sein, müssen sie nicht, ja, die können aber auch einfach nur sich einen Scherz machen mit dir. Und das Wort Genius Loci kommt aus dem Lateinischen und die Römer hatten das eben auch. Die hatten wirklich, Locus ist der Ort und der Genius ist der Geist und es gab wirklich genau, im Römischen sind eben auch viele Dinge beseelt. Genau. Und also in der römischen Religion und Mythologie gibt es eben auch viele Dinge, die ortsgebunden verehrt werden. Und genau, die Idee, dass bestimmte Orte ihren eigenen Geist haben, ist definitiv da. War ein Ding und daher kommt ja das Wort. Und Genius Loki sagen wir im Deutschen auch manchmal. Deswegen, Ich finde das aber auch als Narrative total schön, weil die sind völlig ausgenommen aus all den anderen Bildern. Und das ist ein japanisches Ding, finde ich total schön, dass wir es haben in den Kurzen. Genau. Ja, und, genau. Und man kann es natürlich dann immer von irgendwelchen Arcs immer gut, ziemlich gut separieren. Ja. In der Tanabata-Geschichte haben wir auch schon mal in der Kulturepisode drüber geredet, das war ja auch eine, wo dann eben auch diese Legende um diesen Feiertag, den 7.7., gesponnen wurde. Aber ja, was diese Kurzgeschichten innehaben, sind immer diese durchaus auch sehr mythologischen Genius Loki, die wir haben, die nicht zu irgendwelchen Bösewichten gehört. Das ist total schön, also einfach als alleinstehende Geschichte zu einem, dann aber natürlich auch für jeden, der Fanfiction schreibt, weil das ist natürlich ein wunderschönes Instrument, was man immer wieder benutzen kann, für wann ist denn nochmal ein Random-Kampf außerhalb der festen Staffeln, die ja gebunden sind durch den Hauptgegner. Ja, dass wir eigentlich überall solche kleinen Genius hier haben können. Die einzige Ausnahme, die wir haben werden, ist Parallel Moon. Aber ich mag diesen einen Genius Loki vor allem, der nur über dieses Warenhaus wacht, in einer Story, über die wir heute nicht dazu kommen werden zu reden, aber die wir hoffentlich in den nächsten. Bitte! Die ist einfach ein Geist, der nur den Ort bewacht. Dass niemand dran vergreift, dass niemand was klaut. So ein Schutzgeist. Das finde ich sehr schön. Super. Ja. Ist überhaupt nicht sehr überraschend sympathisch. Man schlägt das ist eine Story, über die werden wir reden, die man aufregen denkt. Und dann zwei Seiten später denkt man, Also das ist eine, die. Und dann kommt eine Zusatzseite, wo man sich auch denkt, Ich war überhaupt beim Neulesen überrascht von allen Stories, wie schön sie sind. Ja. Man lacht sehr gut, muss man sagen. Das also, die machen sehr viel Spaß zu lesen. Ja. Weil ich hab die durchgelesen. Weil und das war gut. Alle Dinge, die hier charaktermäßig gemacht werden, ich dachte immer, in der Fan-Debatte werden oft die Charakterisierungen von den Kurzgeschichten auch kritisch gesehen oder zum Teil wieder verworfen oder Dinge, ich find, die einfach passen keiner sehr, sehr verwendet. Gut. Aber jetzt, wenn ich sie wieder lese, muss ich sagen, sehr gut. Also da habe ich wirklich, ich finde es sehr gut. Manches ist ungewöhnlich. Ja. Marco, die Story, die ihre Ängste plötzlich zeigt, das haben wir vorher so nicht gesehen. Ja, aber das finde ich wunderschön. Also wie gesagt, das ist ja meine Lieblings-Kurzgeschichte. Mako-chans Misere heißt sie. Das ist im Band 1 der Short Stories. Lass uns und das reden. Ist, also es geht darum, wir folgen eigentlich den Mädels kurz vor ihren Highschool-Prüfung und Annahmeprüfung, wie würde man das nennen auf Deutsch? Alles Entrance in dem Prüfungsstress. Auf jeden Fall, kurz, sie sind alle Prüfungsstress, sie lernen wie bescheuert und die folgen eben Mako. Mako, die eben, das Ganze fängt an mit einem Tagtraum, wie sie verheiratet ist mit einem quasi gesichtslosen Senpai, für den sie gekocht hat, der ihr rosa Rosenbrille mitgebracht hat. Sie wacht auf, hat ihren Kuchen, ist auch so ein Hackbraten. Bisschen, stimmt, ihr Hackbraten, aber es ist einfach, sie kocht, sie träumt vom Reisen, Angst vorm Reisen, weil wir sehen zum ersten Mal einfach auch ihre vulnerable Seite die ganze Zeit durch. Sie hat Prüfungsängste, sie hat, sie prokrastiniert die Blöde, sie hat Angst vor Flugzeugen. Ja. Also sie versteckt sich wirklich hinter dem Vorhang. Total. Als so eine Werbung. Ja, also das ist so eine kindliche, kindliche Reaktion, wo man merkt, das ist eine sehr frühe... Genau. Ja, also sie wobei man ne, sie später tatsächlich auch zum ersten Mal erklärt, ja. Sie erklärt ihren Mädels, das ist, meine Eltern sind im Flugzeugunglück umgekommen, deswegen habe ich Angst davor. Mhm. Und deswegen, gerade deswegen ist es auch für sie so schön, eben ihre Freunde zu bekochen, weil sie dann irgendwie Familienleben wieder hat. Aber ja, die Mädels sind da verabredet bei ihr, und statt irgendwie tatsächlich sich mit Lernen zu beschäftigen, bleibt sie die ganze Nacht wach, um zu kochen für die. Und wenn sie wieder gehen, ist es, um zu putzen, 2 Tage lang. Mhm. Und statt dann eben wirklich zu lernen, kommt dann eben, das finde ich so süß, dieses eine Panel, wo sie dann, kommt das nächste Mal wieder zum Tee und zum Abendessen, und Amy, wir waren nicht zum Tee und zum Abendessen vorbereitet. Ja, Amy die ganze Zeit sehr frustriert. Ja, Amy ist super in diesem Die ist so toll da drin, ja. Aber die sind wirklich wie in jedem dritten Panel gefühlt sich total aufregt und nein. Wir müssen jetzt lernen, wir müssen jetzt anfangen. Genau. Wir haben keine Zeit zum Sterben. Genau, genau. Wir essen. genau. Prüflinge essen Instant-Nudeln. Ich hab sie alle mitgebracht. Ja. Oder grüner Tee. Okay, grüner Tee ist aber echt legit eigentlich. Ja. Also eine Person, die eigentlich sich in der Schule fast nur noch von grünem Tee ernährt. Ja. Oder von Schwarztee, je nachdem. Ja. Naja, es pusht halt auf und konzentriert. Ne? Ja. Also. Ja, aber es ist so niedlich und es ist einfach, du siehst einfach und Marco, wie sie sagt, ich gebe das einfach auf, ich gehe einfach nicht in die Highschool und ich werde fett, ist mir alles egal. Ja. Und ja, und wie Marco dann auch immer, das ist etwas, was wir eigentlich in Sailor Moon sehr mit Usagi verbinden. Ami hat gar kein Verständnis dafür, sondern ist der Kinder hat gesagt, das ist reine Realitätsflucht. Genau. Und ist es ja auch. Ja, ist es. So ist sehr, es. Wie sich Marco das wünscht, aber in dem Moment ist es Realitätsflucht. Ja, genau. Klar. Und ja, es ist einfach so, und es ist wirklich so süß, wie wir zum allerersten Mal diese Panels mit einem Test und einer schlechten Note, die sehen wir eigentlich immer nur für Usagi. In Sailor V haben wir das auch für Minako, aber wir assoziieren das nicht so sehr mit Makoto, obwohl das ja eigentlich auch Canon ist. Wir sehen das im Anime, wir sehen das überall. Marco hat es auch nicht so mit dem Lernen. Ja, im Anime hat sie auch nicht die tollen Noten. Ja, also hat sie nie. Das sind eher nicht ganz so schlimm wie Minako und Usagi, aber wäre Minako und Usagi nicht, wäre sie definitiv diejenige, die da die schlechtesten Noten hätte. Ja, die einzigen, die gute Noten haben, sind irgendwie Rei und Ami irgendwie. Ja, genau. Ja. Und Rei muss keine Prüfungen machen oder so. Genau. Es gibt übrigens einen sehr netten Headcanon, den Matt und Sailor Cat in unserem Schwester-Podcast entwickelt haben. Warum lernt Rei eigentlich mit denen? Und der Headcanon ist, ja, sie schreibt für, sie nimmt den Verwandlungsfüller und schreibt die Prüfungen an Usagis Stelle. Oh, was? Herz. Aber eigentlich, das ist eine Erklärung, wie Usagi durch die Prüfungen gekommen ist. Ja. Rei hat die Prüfungen geschrieben. Rei sagt, glaube ich, in einem anderen Kapitel allerdings, in einem anderen Short Story, sagt Rei eigentlich auch, warum sie mit denen lernt. Sie hat schon interne Prüfungen bei sich, glaube ich. Naja, aber sie lernt vor allen Dingen, glaube ich, auch für das Beisammensein. Ja, eher. Das würde ich auch mehr akzeptieren. Und wie gesagt, sie ist auch durchaus gut in der Schule. Ich glaube nicht, dass sie das was ausmacht. Ja. Macht ihr, glaube ich, auch eher Spaß. Genauso wie Amy das Lernen eigentlich Spaß macht und sich das um die Leute kümmern. Mhm. Also Ray ist halt auch sehr belesen immer. Also. Ja. Aber ja, diese Kurzgeschichte hat für mich alles. Sie hatte total zuckersüße Makoto. Ja. Entschuldigung, ich habe dich hier unterbrochen. Mach weiter. Nein, das war eigentlich nur, dass Rei eben hier sehr eifrig lernt und gar nicht so. Ja. Aber Rei ist nicht diejenige, die anderen ermahnt, sondern das ist hier hundertprozentig Ami. Lernen, lernen. Ja. Und wir haben nicht der Makoto, die kauft sich schönen Schnickschnack, richtet sich ihr Zimmer immer hübscher und hübscher ein. Mit ihren kleinen Teetässchen und ihren blumigen Polstern und ihren Dekosachen, die Ami auch immer wieder erkennt und sagt, warst schon wieder shoppen. Ja. Und die arme Marco darf nicht in der Garten AG teilnehmen, weil sie vor den Prüfungen steht. Das ist gemein. Ja. Sie steht sie an der Wand und darf nicht mitmachen und will doch so unbedingt. Und ja, ja. Aber wie gesagt, das ist meine Lieblingsmako in der Kurzgeschichte. Ja. Die ist zuckersüß, die macht die Sachen, die ich gerne mache. Und es gibt sogar Onatsuki. Und ja, das war total schön. Ja. Weil wir haben natürlich drüber geredet in einer Folge, die wir noch nicht hochgeladen haben, wie schön es ist, dass Onatsuki richtig zum Freundeskreisfest dazugehört. Und hier haben wir eine ganze Seite oder mehrere Seiten, wo wir tatsächlich Onatsuki haben, die auch die gemeinsam ist schon mit den ein paar Jahre älter, das wird ja auch gesagt, und sie hat die Prüfung schon und sie redet. Moment, blätter mal kurz. Ja, wenn du auf der Hanna-Oberschule bist, kannst du Tee trinken und bummeln, so viel du willst, genau. Hält noch etwas durch, nur dafür. Das ist super. Ich bin schon in der Oberschule, glaub mir. Ja. Ja. Also es ist ja super süß und die mit dem eben zusammen shoppen geht und unterwegs ist und das ist mega süß. Und es ist genau Onatsuki, die, die Mako nämlich dann diesen Teeladen zeigt. Also ich glaube, so ein Tee- oder Schnickschnackladen, genau. Auch so ein kleiner süßer Schnickschnackladen, in dem halt der Genius Loki sitzt. Der kommt später allerdings erst. Ja, der kommt sehr viel später. Was dieser Genius speziell für eine Motivation hat, war mir jetzt auch nicht klar. Keine Ahnung. Gucken. Aber es ist egal. Die Leute, die Leute pumpen sich mit Koffein voll und ermüden dann sehr schnell. Ja. Kenne ich auch. Ja. Es ist auf jeden Fall, Tohi heißt dieser Genius Loki und er verkauft ihr irgendwie ganz viel, alles von Scones, Kräutertee und Brownies in haufenweise für 100 Yen und das ist ungefähr 1 Euro. Ja. Muss man sagen. Und sie geht da raus, kauft sich kaputt. Und, ja, ein Arm voller Sachen und sie ist glücklich. Ja. Und ich glaube, der Genius Loki will einfach nur mehr Leute in den Laden locken oder so. Und am Ende fängt aber doch an, Leuten Energie zu entziehen. Ich ratze ich. Genau. Also der Genius Loki ist hier total... Der ist nur nebensächlich. Also das ist einfach nur, wir haben ihn noch dazu. Und es geht eigentlich um diese Hoffnung, dieses irgendwann haben wir wieder Zeit, um nach Shibuya zu gehen, einzukaufen, abzuhängen, Party zu gehen und uns zu verlieben. Ja. Und bis dahin ist Mako ein bisschen... am Leiden, weil sie nur 50 Punkte in dem Englisch-Test kriegt. Genau. Ja. Ich glaube, es ist Englisch, weil es sieht so aus, als würde das irgendwie... Es kann ja nicht sein, dass das übersetzt wurde, aber das Blatt, wo sie 50 Punkte drauf kriegt, sieht aus wie ein Englisch-Test. Und Moral von der Geschichte ist einfach, wenn sie einen... Und du sagst, er hat noch 35 Punkte und Mako, deine 50 Punkte sind so toll. Ja. Und ich habe so viel gelernt und nur 50 Punkte. Aber sie wird davon, voll dafür bewundert. Genau. Es bringt ihr aber nichts. Also sie fühlt sich deswegen nicht besser. Und die Moral von der Geschichte ist natürlich einfach, dass sie, wenn sie den Feind besiegen kann und diesen nebensächlichen Genius Loki, dann kann sie auch die Prüfung besiegen. Ja. Und am Ende sieht man auch, als das letzte Panel ist natürlich dann ein Foto von ihr in der Highschool-Uniform, weil natürlich schaffen sie das alle. Ja. Aber ich finde das an sich, alles drumherum, ich finde das so niedlich, das ist so echt. Diese Sorgen einer Schülerin um Prüfungen, das Prokrastinieren, das Verlieren in die eigenen Hobbys. Ja, Rusty ist ja gerade auch in Prüfungsstress und es ist tatsächlich wirklich so, so diese sehr, sehr krasse Dabei ist es eigentlich noch fast Ausweichen vor. Was? Noch über einen Monat hin. Er ist so motiviert und dann fällt es ihm so schwer. Ja, natürlich, aber das ist ja auch schwer. Jeder, der sich wirklich so richtig körperlich zurückerinnert an seine Prüfungsphasen, egal wo die waren, das ist doch. Also ich kenne kaum was erschöpfender ist oder war in meinem Leben als solche langen Prüfungsphasen. Ja. Und wie sehr diese Sehnsucht aufkommt nach Leben und nach was anderem und nach was Neuem. Vielleicht auch eine gute Parallele zu dem, was wir jetzt alle irgendwie kulturell erleben. Es ist schon, also wie gesagt, es ist eine emotional einfach total universelle und echte Geschichte. Und sie erlauben Mako, die per Definition die stärkste Kriegerin ist, alle ihre Schwächen nach vorne zu kehren. Ja. Und es ist einfach total liebevoll gemacht und alle bestärken sie da drin, auch wenn Ami da mit jedem gehobenen Zeigefinger, den sie irgendwie zur Verfügung hat, steht und schimpft. Aber auch das ist ja liebevoll gemeint. Ja, und das ist auch sehr viel mehr Persönlichkeit als Ami sonst hat. Und das ist nicht dieses, ich muss jetzt mein Mathebuch lesen, sondern wir müssen für die Prüfung lernen und das ist ja auch, das ist ja auch sehr real. Das ist ja nicht ihr eigenes Ding, wie ich mag halt Mathe. Klar mag sie Mathe, aber alle haben Prüfungen. obwohl Ray so dazwischen grätscht, so als Armin so Shakespeare zitiert, dann tut Ray auf einmal Bacon zitieren oder so. Bacon zitieren oder wie auch immer. Ich Usagi, Bacon kann man doch essen. Ja, genau. Usagi und Mina können im Hintergrund so, Bacon? Wie Schinken? Ja. Genau. Weil Ray sagt so, aber Bacon hat gesagt, wer zu viel Zeit dem Lernen widmet, wird träge. Und das kommt nachdem Ami Shakespeare zitiert hat mit, das sind die Flügel, mit denen wir uns in den Himmel schwingen. Ja, aber ja, es ist einfach mega süß gemacht und es ist einfach auch dieses, man merkt auch an diesen Kurzgeschichten einfach, die sind natürlich total auf die Charaktere, das sehen wir alleine schon, dass wir am relativen Anfang der Geschichten immer diese gepunkteten Vierecke haben, wo nochmal, ne, ich bin Makoto, ich bin 15 Jahre alt, das sind meine Hobbys und das ist meine Spezialität und das und so, das haben wir bei allem, das haben wir auch bei den, wir haben ja noch eine über Amy und dann haben wir eine gemeinsame über Rei und Minako. Ich finde auch schön, diese Story zu vergleichen mit der Episode, die wir hatten, als Makoto zu Motoki geht und ihm die Bude putzt und kocht. Und da ist es alles, erstens mal kommt es ein bisschen aus dem blauen Himmel und zweitens ist es so nicht wirklich gut charakterlich verständlich. Nee. Warum tut sie das? Und hier ist total verständlich. Sie putzt ihre Bude und richtet sie süß ein, weil sie nicht zu lernen. Und das ist nichts. Nie konnte ich mich mehr hineinversetzen in Makoto. Jedes Mal, wenn ich auf irgendeine Prüfung lehre, ich bin der unordentlichste Mensch der Welt, aber dann ist die Wohnung blitzblank. Also. Rusty sagt nur Aim dazu. Aber ja, ich mache dann auch 1000 Dinge, die ich vielleicht lieber nicht tun sollte, weil dafür hat man plötzlich die Energie. Ja, genau. Aber ja, ich meine, das ist auch vor allem, wenn wir das mit der Folge mit Motoki vergleichen, finde ich das wirklich auch. Ja, und weil Motoki war das total gegendert. Da war das total, du bist jetzt hier das Mädchen, du putzt jetzt und das ist deine Aufgabe und das findest du irgendwie schön. Du demonstrierst jetzt eine tolle Hausfrau zu sein. Genau, genau. Das war immer gruselig, aber hier ist es A, ihre eigene Hütte und B, ist es so an ihren Traum von der eigenen Familie verknüpft. Genau. Und das ist, auch wenn ihr Tagtraum ein bisschen klischeehaft ist, aber es kommt ganz klar raus, sie möchte Familie haben. Ja, ich finde es auch nochmal was ganz anderes narrativ, wenn man sagt, davon träumt diese Person, statt wir setzen sie mit irgendeinem anderen Charakter und das sind die Erwartungen von dem, die da drauf projiziert werden und in die Rolle, in die man sich begibt, statt ich sitze da und träume, ich möchte gerne mit Senpai, ist mir egal, wer Senpai ist, aber ich möchte gerne hier sitzen und Blumen bekommen. Und das ist nochmal eine ganz andere Qualität an Agency. Ja. Und Usagi ist immer die eigentlich von diesem Leben als Mamoros Frau träumt. Aber für Makoto ist es, glaube ich, wirklich mehr nicht die romantische Seite, sondern die familiäre Intimität, das gemeinsam, die Gemeinsamkeit. Klar, sie freut sich auch, wenn sie Blumen kriegt oder Ohrringe, aber sie will mit jemandem am Tisch sitzen und es einfach gemütlich haben. Und das ist ja auch irgendwie wunderschön tragisch, dieses kleine Waisenkind, das total davon träumt, jemanden zu haben, den sie bemuttern kann. Mhm. Ja. Ne? Bei Usagi möchte gerne die Romantik. Usagi sie möchte bemuttert werden, eher als bemuttern, glaube ich. Genau. Makoto möchte jemanden bemuttern und sie möchte jemanden bekochen und sie möchte putzen und sie möchte zu Hause warten, wenn jemand kommt, der ihr Blumen bringt. Ja. Und deswegen, da ist die Romantik total hinten gestellt. Schön. Die sie natürlich auch möchte, aber... Die Kontraste kriegen wir, wenn wir Makoto in den anderen Kurzgeschichten sehen, wo sie einmal so wirklich wie das Mitglied einer Mädchengang porträtiert wird mit einer falschen Zigarette im Mund und dem langen Rock. Genau. Und sie so wirklich so ein bisschen, sehr viel... aber das liebe ich auch an ihr. Ich muss sagen, Makoto ist ein Charakter, den habe ich lieben gelernt. Das hätte ich aber in ihrer Geschichte gerne gehabt, die anderen Seiten noch ein bisschen mit reinzunehmen. Ja. Das ist den Ruf hat, sich rumzuprügeln, dass sie Kampfsport macht. Ja. Aber... hier mal nur die Seite zu sehen, sie stehen super im Stress und das Beste, was ihr passieren kann, ist, die kommen alle zu ihr. Und klar, das Extreme, dass sie die ganze Nacht lang kocht, das ist schon super heftig. Ja. Aber die Nacht durchmachen ist ja auch so ein Japan-Ding. Ja, Das stimmt. Und die sind nur vielleicht nur 2-3 Stunden bei ihr und das ist schon der Höhepunkt ihrer Woche. Ja. Oder ihrer mehreren Tage. Und alle sind auch voll gerührt, wo sie auch Ami sind voll gerührt, wo Makoto sagt, ja, sie fühlt sich eigentlich nur um alle so kümmern und so. Das stimmt. Und alle kriegen so Sternchen in den Augen. Ja. Ja. Aber Ami ist trotzdem, Ami ist so geil in der Geschichte. Ja. Also, da habt ihr auch beide auch gerade schon drüber gesprochen, aber eine meiner Lieblingsseiten ist dieses, wo Ami-chan einfach quasi schwarzer Hintergrund einfach mal zückt das illustrierte Wörterbuch der Gesellschaftspsychologie und sagt pure Realität. Ja, das ist eine meiner Lieblingsszenen eigentlich. Großartig. Ray und Usagi fangen sie auf, oh nein, stirbt sie jetzt und Ami immer noch mit dem Buch in der Hand, keine Zeit zu sterben. Wir haben Fragen zu klären. Genau. So großartig. Weil wir uns ja oft gefragt haben, möchte Ami wirklich lernen? Ja, sie möchte. Ja, sie will. Klar. Sie hat unglaublich viel Drive. Und im nächsten Kapitel kommen wir dann zu den Schattenseiten. Ja, das stimmt. Ja, sollen wir gleich zu Amis Kurzgeschichte übergehen? Können wir. Da ist es auch, da ist das Ganze noch extremer. Und da sind jetzt viele Details drin, die du erwähnt hast in unserem Kapitel. Das haben, weil wir demnächst hochladen, unsere Episode über Schulen und Cram Schools. Mhm. Weil das spielt hier eine extrem große Rolle. Mhm. Und hier sehen wir aber, dass Ami wirklich die Kontrolle drüber verliert, über ihren Ehrgeiz. Ja. Sie hat, es gibt einen Typen, und ich glaube nicht mal an ihrer eigenen Schule, sondern... Nur generell in diesen Vorbereitungsprüfungen, die Merkurius, kann auch, genau, das glaube ich, genau. Es nennt sich jemand Merkurius, und sie nennt sich Mercury, also man gibt Pseudonyme an für diese Übungsprüfungen, und der ist immer genauso gut. Und damit kann Ami nicht leben. Zum einen... Überhaupt gar nicht, und sie verliert sich in diesem Ehrgeiz. Sie will besser sein und sie will ihn kennenlernen. Ja. Das finde ich süß. Ja. Auch wenn sie allergisch auf Liebesbriefe reagiert. Ja, das ist wirklich. Und meine Jana, das folgt natürlich die meisten kennen das natürlich als Amy's First Love. Die Geschichte, das ist, die folgt genau der Geschichte. So heißt es auch im Deutschen. Amy's erste Liebe. Ja. Sogar in der Badewanne sitzt sie mit dem Buch und lernt. Ja. Wobei, nein, das ist kein Buch, das ist ein Liebesroman. Aber ist das der Umschlag eines Liebesromans, in den sie ein Mathebuch packt, oder liest sie einen Liebesroman? Nein, ich glaube, es ist ein es ist ein Liebesroman und nebendran ein Stapel mit 20 Schulbüchern wahrscheinlich. Ja. Das ist sehr süß. Also sie verliert sich total da drin. Also sie ist in dem Ehrgeiz, es gibt irgendwie auch das Panel, wo die Mädels sagen, sie sieht jetzt in letzter Zeit so abgemagert aus. Ja. Weil sie vergisst zu essen zwischendurch. Ja. Und sie meldet sich an mehreren von den Cram Schools an, die hier Abendschulen genannt werden. Das finde ich gar keine schlechte Übersetzung. Hm. Weil ja Schule, ich weiß, die Schule in Japan ist ganztägig, oder? Ja. Und dann geht man danach, das könnte man, bei uns ist das Gegenteil. Also beziehungsweise halt so ein Halb, also nicht ganztägig in dem Sinne, wie wir das machen würden. Die haben halt abends noch nachmittags ihre Clubs. Ja. Du musst nicht in die Clubs. Hm. Aber deswegen, wegen den Clubs ist es ganz aber wir sehen immer, ansonsten dass die hast du danach Zeit für die Abendschulen. Ja, weil sie alle immer Mittagessen in der Schule. Also sind ja nach dem Mittagessen noch da. Genau. Wofür auch immer. Ja, und Ami-chan geht jetzt nicht in eine Cram School, sondern in mehrere, weil sie sagt, in irgendeinen von denen muss Mercurius sein. Und dann sehe ich ihn endlich mal. Ja. Ja, wobei ich meine, natürlich, ja. Die Liebesgeschichte ist hinten dran und das ist auch etwas, was total anstrengend, einfach jemanden quasi als Rivalen zu haben. Aber dieses Ganze, ne, ist das etwa in Amis First Love, okay, ihre erste Liebe ist ja etwas, was die Mädels dann da hinten, also Minako mit einem und sie schippen das total und unterstützen das vollkommen. Ja, Minako kennt sich damit aus. Es geht gar nicht um Lernen, es geht um einen Jungen. Ja. Ja, aber das ist auch wahr, weil lernen kann Ami auch alleine. Ja. Dazu braucht sie nicht 5 verschiedene Cram Schools. Total. Such mal die Seite. Ja. Nein. Aber ja, und es ist, und wie sie dann zusammensitzen, die Mädels viel ohne Ami. Und ich habe gerade die Seite gefunden. Ne? Ja. Es ist ein bisschen. Ja, es ist süß, wie sie alle plötzlich auf die Romantikschiene abgehen und Ami will das eigentlich nicht haben. Ja, und sie sitzen da und wie finden wir ihren, wie kriegen wir das raus, was können wir tun? Ja. So, ist das etwa Amitabs erste Liebe? Und Minako so, verstehe, wir müssen alles für sie geben. Ja. So, so, und dann, ist ja, genau. Und ja? Sie reißt sich gleich noch ihr Oberteil halb runter und zeigt die blanke Schulter und sagt, ja, Makoto so, lass das bitte. Dafür geben wir unser letztes Hemd. Ja, zur Not unser letztes Hemd. Aber das ist so eine tolle Minako-Szene, die sie in der Öffentlichkeit die Kleider runterreißt, nur um ihr letztes Hemd für Amitabs zu geben. Die ganze Szene. Auch das letzte Panel auf der Doppelseite ist wie sie dann aufsteht, mit der Hand gehoben und den nächsten Vorschlag hat, wie sie das finden kann und alles drumherum stille. Ja. Das Netz gibt uns alle Informationen, alle Daten, die wir brauchen. Immerhin. Und dann die nächste Seite so. So, Makoto, technische Niete. Ray, technische Niete. Minako, keine technische Niete, doch PCs fasst sie nicht an. Usagi, technische Niete. Ja, aber man sieht da ein bisschen die Zeit. Damals war wirklich der Computer was für Leute, die gut sind mit Technik. Ja, das war Mitte der 90er. Nein. Okay, nicht ganz so arg. Das war Mitte der 90er, das Internet bedienen. Es gibt diese Folge, wo Mamoru dann am Computer sitzt und was sucht und Usagi über seiner Schulter, so ganz geschockt. Das finde ich immer ganz niedlich. Das war die 90er. Was? Als ich mir im Informatikstudium anhören musste, wir wissen auch nicht, was Frauen im Internet tun wollen würden. Ja. Und so, damals gab es eben auch schon überall Fanfiction. Es ist nicht so, dass man es nicht hätte. Ja. Naja. Aber das war so dieses große Erstaunen. Ja, klar wäre es toll, wenn die Frauen ins Internet kämen, aber was würden die da tun? Pinterest? Fanfiction nicht? Ja. AO3? Ja. Gab es AO3 damals schon? Nein. Nee, damals gab es diese ganzen Aber diese alten Idee, Seiten. Dass es nur die technikaffinen Jungs sind und man nur technikaffine Dinge. Und ich denke auch. Wobei das Sailor Moon ja nie gemacht hatte. Ami ist ja von allen die technikbasierteste. Ja. Auch, ne? Also das wird als Zeichen von Intelligenz gezeigt, mit dem Computer umgehen zu können. Und Usagi kann es nicht, weil sie nicht so intelligent ist. Ja. Aber auch Ray kann es nicht. Das ist schon ein Zeichen dafür, für damals, wo du wirklich. Ich habe Linux installiert zu Zeiten, wo man dafür wirklich, ich habe die ersten Linux installiert, als man nicht mehr Blut und Wasser schwitzen musste. Aber vorher war es wirklich eher so eine, extrem. Es ist schon extrem viel technisch über deinen Computer wissen, um das Programm auf deinen Computer zu schustern. Auf jeden Fall treffen wir zum Glück Umino, der Mercurius kennt. Ja, sie sagen ja, Moment, wir kennen doch jemanden, der es mit Computern kann. Und das ist eben, ich weiß nicht, ob wir es im Manga oder Anime sonst sehen, dass Umino der Computermensch ist, aber hier ist es. Ja. Das ist sehr süß. Ja. Also hier ist eigentlich nur... Naja, wobei er gar nicht der Computermensch sein muss, denn er kennt einfach Mercurius. Ja. So, Usagi, so. Packen ihn so am Pulloverkragen. So. Ja. Umino, hast du von einem wahnsinnigen Probetest-Trainer gehört, der sich Mercurius nennt? Umino so, du meinst den Freund von mir? Willst du ihn kennen? Kein Problem. Und Usagi so lächelt so, während sie ihn immer noch so am Kragen hält. Und Naru im Hintergrund so, was hat er gesagt, dass Usagi dazu bringt, ihn zu würgen? Aber ja, auf jeden Fall, der Genius Loki ist auch hier wieder total nebensächlich eigentlich. Ja. Aber ich meine, sie ist halt auch, und das haben wir auch ganz groß als Schriftzug, an Amis auf Abendschulinvasion. Ja. Und wir finden halt eine Tempelschule, die von diesem Genius Loki eben gegründet wurde vor Jahren her. Und ich finde schön. Und der Genius Loki regt sich über Ami auf. Genau. Hauptsächlich. Ja, genau. Normalerweise super. Findet man hier nur falsch. Ich finde den Genius Loki überhaupt nicht nebensächlich. Ich fand das super. Ja. Weil der Genius Loki regt sich darüber auf, dass sie eben nicht die reine Lehre des Lernens verfolgt, sondern dass sie hier wegen ihrer Hormone ist, weil sie einen Jungen treffen will. Ja. Und dann macht er sie zu einem Sexmonster, unsere Ami. Ja. Zur Strafe. Wirst du jetzt die, ich weiß nicht, wo steht. Mit Liebesbriefen bestimmt oder so. Ja, und es wird auch, die Ausdrucksweise ist auch so interessant. Werde die personifizierte Lust. Ja, werde die personifizierte Lust, das fand ich super. Ja, ja, weil es Amichan. Oder davor, so, wo es im Krankenhaus landet, so. Amichan, landest du an einer Blockade? Das ist so Sagi. Und dann Makoto so, oder bist du krank von Liebe? Ja, das ist großartig. Ja. Und ist das jetzt eine, ob das jetzt innere Ängste von Ami sind, praktisch vor lauter anderer Leute und ihrem zarten Liebesleben das Lernen aus den Augen zu verlieren? Sind das jetzt Ängste von Ami, die hier multipliziert werden? Oder ist das wirklich dieser Genius Loki, der sagt, hier wird gelernt und nur gelernt? Ich hoffe, das ist der Genius Loki. Ich finde die Nachricht dieses, du hast, ne, du Mädchen, dass du sowieso die ganze Zeit schon lernst, denken, fände ich ganz furchtbar für sie. Da bin ich total auf Seite der Mädels, die das total unterstützen. Und hier wird ja auch gezeigt, Ami, ja, sie landet im Krankenhaus, weil sie nur noch lernt und nicht auf sich achtet und bis zur Erschöpfung über ihren Büchern sitzt. Sie schläft sogar ein über ihren Büchern, glaube ich. Ist das nicht, Ami? Das ist sehr alarmierend. In der Abendschule. Ja. Oh ja. Ja. Also, ich meine, die Auflösung des ganzen Mikoros finde ich hier im Manga genauso doof wie in der animierten, wo sie dann ihm am Ende nicht vorstellen, den Mikoros, weil er zu doof aussieht und stattdessen halten sie ein Poster von Idol Nummer XY hoch, also Minako, und sagen, hier, guck, das ist der Kunto, ein Typ, in den du dich verliebt hast. Und dabei, das fand ich auch blöd. Ja. Dass sie es nicht Ami überlassen, ob sie ihn mag oder nicht. Genau. Die Formel gerade eigentlich, die auftritt. Außerdem, wenn er ein Gleichaltriger ist, der sich hier auch auf die Prüfungen vorbereitet, dann ist er was? 15. Jungs mit 15 müssen nicht aussehen wie Stars. Nee. Wirklich, das ist... Ganz davon abgesehen, ich meine, wir gehen immer mit Ami um, als hätte sie nur Lernen im Kopf und gar nicht Liebe. Dabei ist sie eigentlich, ich habe jetzt die letzten Folgen von der ersten Staffel vor ein paar Tagen erst wieder nochmal geguckt. Sie ist tatsächlich die Einzige in Staffel 1, die eigentlich einen Freund hat. Oder zumindest ein Love Interest. Oder ich meine, sie gehen tatsächlich, sie sind aber erst mehrmals da. Es gibt diese Folge, die immer alle vergessen, Folge 41. Wo Rio zurückkommt, weil er merkt, dass sie diesen Plot haben, das Dark Kingdom, alle Teufel nochmal zu, und wo sie sich sehen und wo noch drüber geredet wird, dieses, wo auch direkt angesprochen wird, ist das dein Freund, und sie sich so ein bisschen rausfindet und Mako sie überredet, um quasi zu akzeptieren, sie danach auf ein Date gehen, und auch später, wenn sie stirbt, als die Didi Girls eben in diesen letzten Kämpfen quasi, für Usagi ist es Tuxedo Mask, für Makoto ist es Motoki, und für Ami ist es Rio, den sie sieht als Illusion. Ja. Es ist leider nicht schön gemacht worden, weil die Idee, dass sich eine Sailor-Kriegerin in einen Yoma verliebt, ist eigentlich... Finde ich großartig! Total toll! Ich habe die Fanfiction gesehen, also die Episode mit Rio, wo er in Tatwe, die ist schon sehr creepy. Ist sehr creepy im Yoma, aber als Mensch ist er sehr süß. Ja. Also ich finde schon, dass es gute Rio-Charakterisierung in Fanfiction gibt. Jetzt gerade ganz aktuell gibt es eine von Starling Sinclair. Die Serie heißt Sailor Moon X, und da wird die erste Staffel nochmal neu umgeschrieben. Und ich finde es großartig. Ich finde das total toll, wie sie das macht. Und da ist Rio eben auch neben als Amis Freund drin. Aber deswegen, es ist gar nicht so. Ich Zurückhaltung, nicht so viele Jungscharaktere zu haben, aber es wäre schön gewesen, ihn ab und zu sehen oder ihn so als den Unterstützer, dass sie einen Unterstützer hat, so wie sie später eine Mamoru-Freundschaft hat, und Mamoru hat einen sehr guten Einfluss auf sie, kann mit ihr auch über seine Schwächen reden, und so einen hätte sie für sich selber auch brauchen können. Ja. Warum nicht? Aber deswegen, dieser Fokus, sie hat nicht den Fokus nur auf, sie hat durchaus Liebesleben. Ja. Hat sie und im Manga hier, ganz klar. Und einer, der wirklich so gut lernt und wirklich so gut ist, das gefällt ihr. Ja. Sie mag Einstein. Ja. Am Ende aber wobei auch. Wobei Einstein, da habe ich ja auch zu Einstein, der unfassbar ein genialer Mensch war, ein total toller Mensch, aber der hat Frauen nicht gut behandelt. Also. Ja, aber hässlich war er als junger Mann auch nicht. Also, definitiv nicht. Ob er Ami gut behandelt hat, ist die Frage. Ja. Aber dass sie ihn idolisiert ein bisschen und romantisiert, war am Ende nicht. So zeigt Minako so. Ich mag das Ende ehrlich gesagt auch nicht, wie das Mercurius wieder als dargestellt wird. Aber ich find's trotzdem witzig, so wie Minako so ein Plakat von irgendeinem Idol hochhält. Ja, irgendeinem Idol. Also, und Ami so, na klar, genau wie Einstein in jungen Jahren. Okay. Also ein Rivale, also in jeder Hinsicht. Aber zu sagen, dass dieser etwas schräge Nerd so einer ist nicht liebenswert. Das finde ich nicht schön. Eigentlich noch Minakos Gedanke ist sehr gut und es kommt ausgerechnet von Minako. Ja. Am Ende zählt das Aussehen auch noch. Was für Ansprüche. Ja. Als Ami eben jubelt, dass er gut aussieht, dass es ausgerechnet Minako sagt, wie jetzt auch. Ja, genau. Dabei war sie es, die das Plakat hochgehalten hat. Ja. Und wir wollen nicht über Minakos eigene Sachen. Ja. Aber ja, wie gesagt, über Minakos 20.000 ersten Leben reden, deswegen. Auch in der Geschichte. Was wir leider nicht sehen in der Geschichte ist Amis Mutter. Das stimmt. Ich habe nämlich gehofft, dass die Ärztin im Krankenhaus, die sie behandelt, dass es ihre Mutter wäre. Die merkt, okay, das wird jetzt langsam ein bisschen viel. Aber die kommt in einem anderen Kapitel vor, glaube ich. Amis genauso wie die Makoto-Geschichte finde ich das hier total schön, dass an Ami und in ihren Hobbys und in ihren Sachen einfach vermenschen wieder. Ja. Und die Menschen stehen voll hinter ihr. Auch wenn sie es zum Schluss nicht gut auflösen. Und als Parallel, total, die stehen hinter ihr. Genauso wie bei Mako eigentlich. Sie halten einfach zusammen, sie treten so ein bisschen nach. Aber du siehst einfach auch das wieder, die Ami-Geschichte, genau wie die Mako-Geschichte, ist eigentlich ein Fokus auf die negativen Seiten ihres Charakters in irgendeiner, oder ihre Schwächen. Ja. Und das finde ich total toll, weil die auch genauso hier, genauso liebevoll und genauso, genauso unterstützend porträtiert werden. Ja. Und das mag ich. Ich mag das total. Ich liebe diese Kurzgeschichten. Ja, die sind sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir Parallel Sailor Moon dann nicht auf die nächste Folge verschieben. Nein, wir haben jetzt schon wirklich die Zeit, die wir uns gesetzt haben, überschritten. Auch wenn wir vielleicht ein paar von meinen spontanen Äußerungen rausschneiden, wie immer. Aber die nicht zum Thema oder zur Sache sind. Aber auch dann, denke ich, haben wir genau die Länge, die wir haben wollten. Und schadet auch gar nicht in der nächsten Episode, die nächste. Ich habe gerade noch gesucht. Ich kann mich erinnern, dass irgendwo in den Short Stories wir auch bei Ami sind. Oder war das im normalen Manga so? Ich glaube, das war im normalen Manga, ja. Ja, ich glaube, das war's. Stimmt, weil ich hatte auch vor kurzem gelesen, als die eine Folge zu. Was war's? Ich habe jetzt keinen Überblick mehr. Das war in einer anderen Aufnahme, glaube ich. Wir haben auch mal drüber geredet, dass man Amis Mutter sieht und das Einzige ist dann, sie ist ja so schön. Ja. Wo freundlich oder guter Mensch mit Schönheit gleichgesetzt wird und es hat uns nicht gefallen. Ja, genau. Ja, aber wir sehen wirklich nichts von ihrer Mutter und dabei. Und das hat eben PGS eben schön gemacht, zu zeigen, auch wenn sie nicht viel Zeit füreinander haben und Ami sehr viele Ängste hat, auch ihrer Mutter gegenüber und nicht nur anderen Menschen gegenüber und immer das Schlimmste annimmt, ihre Mutter ist eben doch sehr warmherzig und will das Beste für ihre Tochter und dass wir das einfach mal gezeigt kriegen, das hätte ich mir ja auch gewünscht. Total. Aber die Story ist trotzdem witzig, weil es ist klar, dass es Comedy ist, so ein bisschen übertrieben und Bissle. Ja. Bissle. Es ist so süß. Und die Erklärung, warum er sich Mercurius nennt, die fand ich auch super. Es ist ein Anagramm von seinem Namen. Also die Buchstaben neu gemischt ergeben tatsächlich den Namen Mercurius. Ja. Also war es einfach nur ein doofer Zufall. Ja. Aber in Ordnung. Ja, trotzdem, ich hätte ihn gerne trotzdem irgendwie mal zumindest mit Amy zusammengesetzt und sie sich mal treffen. Das fände ich schon schön. Und ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie es weitergeht. Wird Amy ihre ganzen Abendschulen jetzt fallen lassen? Und wieder mit den Mädels lernen? Wahrscheinlich, oder? Ich hoffe. Ja. Kommt das irgendwie? Wird nicht aufgelöst, wie... Ich meine, ich glaube, in Canon geht sie ja trotzdem in der Abendschule immer mal wieder. Ja, eine hat sie auf jeden Fall, ihre eigene. Ja. Aber die zusätzlichen lässt sie hoffentlich fallen. Zumindest die eine. Also, mit dem Genius Loki lässt sie ja wahrscheinlich definitiv fallen. Dann das ist auch, cool. Um noch kurz... La Reconquista macht das schön. Ami, die Ausschläge kriegt. Wenn sie an Jungs denkt. Das ist die Schauspielerin, die Darstellerin auf der Bühne ist so, so süß und die macht das so super. Süß. Das ist also wirklich sehr, genau diese Kurzgeschichten-Army kriegen wir da. Die sagt, das ist maximal Punkt 30 auf meiner Prioritätenliste, Junge zu finden. Sie hat 29 wichtigere Dinge zu tun. Und das ist eine extrem harte Arbeit, dass sie auch nur redet. Mit Zeit, der sie aushauchen will und sie tut es auch nur, weil es eben für sie weiß, diese Jungs sind shady und man muss ja rausfinden, sind sie die Bösen oder was wollen die überhaupt? Also sie ist sozusagen, sie ist im Dienst als Hilfsträgerin. Ja. Sie redet mit ihm, weil es der Sache dient und nicht, weil sie irgendwie auch nur das geringste Interesse an ihm hätte. Außerdem ist er auch nicht sonderlich helle im Musical, das finde ich auch immer schön. Ich finde schon, dass Soysada sehr klug ist, aber nicht wirklich auf in dem Niveau, wo das Ami interessiert. Mhm. Und das Schöne ist, dass sie eben eine andere Ebene finden im Musical, aber die Kurzgeschichte, naja, es ist klar, dass es Schwärmerei ist und nicht viel Realitätsbezug hat und sie einfach nur ja, aber ihre Sehnsucht wird eigentlich nicht ernst genommen, einen kennenzulernen, den sie bewundert. Eigentlich endet es doch nicht so schön. Klar, sie hört auf 5 Abendschulen zu gehen und ihre Freundin in am Ende kommt da. Der Kampf von Mercury mit den hohen Ansprüchen geht in die nächste Runde. Das ist so Ende der Manga. Ja. Die Manga-Story. Ja. Die Short-Story. Also, ja, es geht in die nächste Runde. Genau das kann ich mir gut vorstellen, dass es so weitergeht. Ja, aber sie unterstützen sie da drin, ne? Also das trotzdem, das finde ich mega positiv. Ja, aber es ist für sie nicht so schön. Aber nö, für Marco stimmt. Ist es nicht perfekt aufgelöst. Eben. Sie musste trotzdem lernen. Ja. Und Ami muss trotzdem noch versöhnen, dass sie vielleicht doch mal Gefühle für einen hat, auch wenn sie Ausschläge kriegen würde, wenn sie ihn schicken. Ich meine, wie gesagt, das sind ja einfach so kleine Inserts. Und ich glaube, es geht einfach zurück zum Status quo. Ja. Bei beiden. Ich denke auch. Okay, super. Also, damit hätten wir 2 von den schönen Kurzgeschichten gemacht und wir machen das nächste Mal einfach so weiter. Ja. Ja, vielen Dank, Flora. Sehr, sehr gerne. Sag mal, wo man dich findet. Man findet mich bei AO3, bei fanfiction.net und bei Tumblr überall unter dem Penname Flora1. Alles klar, lest ihr Zeug, lohnt sich. Und passt auf euch auf da draußen. Ja, passt alle auf euch auf. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!